27. Gehen wir zum 1. Samuel, Kapitel 27. And let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen thank you that we can study your word. Dass wir dein Wort studieren können. And we can walk by it. Und darin danach auch leben können. In the light of it, we pray. In dessen Licht, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 1 Samuel chapter 27. 1. Samuel, 27. Kapitel. To review chapter 26. Im Rückblick auf 26. Saul tried once again to kill David. Saul versucht wiederum David zu töten. After he promised he would leave him alone. Nachdem er ihn doch schon versprochen hat, ihn nicht mehr anzugreifen. In chapter 24. In Kapitel 24. Kind of promised him that. Er hat ihm das irgendwie versprochen. He comes after him again in chapter 26. Doch im Kapitel 26 jagt er ihn wieder. Because Saul was convicted, but Saul was not converted. Da Saul zwar überzeugt worden ist oder überführt, aber er war, wurde nicht bekehrt dadurch. So, after Saul departs, nachdem Saul sich abwendet oder sich verabschiedet, David departs. Also David geht weg. And we pick it up in chapter 27. In 27 geht die Geschichte weiter. Then David said to himself. Und David dachte in seinem Herzen. Now I will perish one day by the hand of Saul. Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. There is nothing better for me than to escape into the land of the Philistines. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Saul then will despair of searching for me any more in all the territory of Israel, and I will escape from his hand. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen. We can look at this two ways. Wir können das jetzt auf zwei Seiten anschauen. Figuring that David was a fugitive for somewhere between 12 and 14 years, maybe. Angedacht der Tatsache, dass David flüchtig war, 12 bis 14 Jahre. Because if we go to 2 Samuel, denn wenn wir im 2. Samuel schauen, you see that David becomes king, wird David König, at the age of 30. Als 30-Jähriger. So he's been in the wilderness quite a long time running from Saul. Hat in der Wüste, er ist ziemlich lang vor Saul weggelaufen. He was a youth when he killed Goliath. Als Jugendlicher tötete er Goliath. So if he's 15 or 16 years old. Vielleicht war er damals 15 oder 16. And he's going to become king in about 16 months from now. Aber in 16 Monate nach dieser Geschichte wird er König. So he's a fugitive somewhere between 10 and 14 years. Er ist auf der Flucht, sagen wir so 10 bis 14 Jahre lang. And he's almost been killed twice now. Er wurde zweimal beinahe getötet. By these 3,000 men. Durch diese 3,000. And he finally says to himself, now I'm going to perish one day by the hand of Saul. Und er sagt sich, eines Tages werde ich doch durch Saul umkommen. We can see this as unbelief. Wir können das als Unglaube sehen. Or common sense. Oder Hausverstand. If he's living in unbelief, wenn er jetzt im Unglauben lebt, we would kind of see it like, würden wir uns sagen, he's 90% of the way there. Er ist schon 90% am Weg. He's already survived 12 years, let's say, fleeing from Saul. Er hat 12 Jahre von Sauls Verfolgung überlebt. He's 16 months away from becoming king. Nur 16 Monate trennen ihn von der Krönung. But he doesn't know this. Das weiß er natürlich noch nicht. And so in unbelief he makes a bad decision. Und er macht jetzt im Unglauben eine schlechte Entscheidung. And he reasons naturally und denkt einfach nur natürlich. Outside of God's protection, außerhalb von Gottes Schutz. And he says, one day I'm going to die. Und sagt, eines Tages werde ich umbringen. One day Saul's going to kill me. Eines Tages wird er mich umbringen. Not keeping in mind that God had destined him to be king. Und hat dabei ganz vergessen, dass er Gott ihn schon vorbestimmt hat, König zu werden. We could look at it like that. Wir könnten das so sehen. I think many times we do quit when we're 90% of the way there, oft ist es ja wirklich so, dass wir, wenn wir schon 90% hinter uns haben, dann aufhören. I think Pastor Roger was the one who said that. Pastor Roger hat das gesagt. That many times 90% of the way there we quit. Wirklich oft ist es so, dass wir nach 90% der Strecke aufgeben. We can also see this a different way. Wir können das anders aber auch sehen. He said, "Now I will. One day I will surely perish." Er sagt, eines Tages werde ich sicher umkommen. By the hand of Saul. Durch die Hand des Sauls. We could see it as common sense. Sehen wir es vielleicht als Hausverstand? A little bit like this. Vielleicht so. You know what? If I keep eating these French fries, weißt du, wenn ich jetzt weiter Pommes frites esse, I'm going to die one day. Werde ich eines Tages sterben. If I keep smoking these cigarettes, wenn ich weiter rauche, I'm going to die early. Werde ich vorzeitig sterben. If I keep speeding with my car, wenn ich ständig zu schnell fahre, eventually I'm going to get in an accident. Werde ich irgendwann einen Unfall haben. If I don't pay my taxes, wenn ich meine Steuern nicht I'm going to get caught. Kommt man mir einmal drauf. We could see it from this point of view. Wir könnten das so auch sehen. Which I prefer to for my own life. Und ich persönlich bevorzuge es so zu sehen. We have the miraculous on one side. Wir haben das Wunderbare auf der einen Seite. The miraculous, is that right? Das Wunderliche, das Wunder. Yeah. Wir haben das Wunder auf der einen Seite. The miraculous on one side, and we have common sense on the other side. Wir haben Hausverstand auf der anderen Seite. Sometimes we walk on water. Manchmal gehen wir auf dem Wasser. And sometimes we have to drink the water. Und manchmal müssen wir das Wasser aber trinken. And these two work together. Und die zwei ergänzen sich. Could this possibly have been a time that God was, or a place that God was bringing David to, in den Gott den David hineingeführt hat. After 12 years of being patient with Saul, nach 12 Jahren Geduld mit Saul, and having peace to be in the wilderness, und Frieden in der Wüste zu haben, and letting the peace of God umpire his heart, so dass der Friede Gottes in seinem Herzen ruht. Right? Colossians 3:15. Kolosser 3:15. And Philippians 4:7. Und Philipper 4:7. Right? The peace of God is passing understanding. Der Friede Gottes, der jenseits des Verständnisses geht. And is guarding his heart. Und sein Herz bewahrt oder but this situation has kind of pushed him over a little bit. Doch diese Situation hat ihn ein bisschen über die Ecke gedreht. This was so close. Er war so nah. You ever get the feeling like you're doing something and you have peace? Habt ihr schon einmal erlebt, ihr seid mit etwas beschäftigt, der Friede, ihr habt Frieden dabei. To be in a situation. Ihr habt Friede für die Situation. And then you begin to lose your peace. Und dann verliert ihr euren Frieden plötzlich. And you think, you know, if I don't change this, und ihr denkt euch, wenn ich jetzt das nicht verändere, something's going to happen. Dann passiert was. And God gives grace for a season. Und Gott gibt für eine gewisse Zeitspanne. And then God wants it to be, God wants it changed. Doch da möchte es Gott verändern. And I think this is what's happening here. Und ich glaube, das ist, was da passiert. I will perish one day. Ich werde untergehen eines Tages. He has this sense that his time is up. Er spürt irgendwie, dass die Zeit aufgelaufen ist. The peace of God is not protecting his heart in this situation. Der Friede Gottes ist nicht mehr da für sein Herz. Now. No. And maybe it's God who is indicating a change. Vielleicht ist Gott möchte jetzt wirklich einen Wandel, eine Veränderung. James 1:4. Jakobus 1:4. It says, "Let patience have its perfect work." Lass das Ausharren seine perfekte Wirkung haben. I think he's been very patient. Ich glaube, dass sein Geduld, sein Ausharren sehr groß ist. He's been in the wilderness fleeing like a fugitive. Er ist in der Wildnis ständig auf der Flucht. With 600 men and their families. Mit 600 Männern und dessen Familien. And being hunted like a dog. Wird wie ein Hund verfolgt. And, you know, just gathering berries and can't build a house. Kann nirgends sesshaft werden und lebt von Bären und right, just lives in caves and camps out with tents. Lebt in Höhlen, schläft im Freien oder in Zelten. Always has spies looking out. Und es sind ständig Kundschafter, die nach Gefahr suchen. Never being at home. ist nie zu Hause. A picture of the Lord Jesus Christ. Das ist ein Bild unseres Herrn Jesus Christus. Who had no place to lay his head. Für den kein Platz war für seinen Kopf. And the time comes. Und die Zeit kommt. And I think sometimes it's like that with us. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns auch. Where so. You know, we might be somewhere and we don't have health insurance. Vielleicht sind wir an einem Punkt und wir haben dann keine Krankenversicherung. I mean, I didn't have health insurance for years. Ich hatte jahrelang keine. And then I just thought, it just came to my mind. Und dann dachte ich drüber nach. And maybe it was God. Und das mag Gott sein. You know what? Weißt du, I think the time is up to not live without health insurance. Ich glaube, es ist nicht mehr jetzt die Zeit ohne. Mir ist nicht mehr danach, ohne Krankenversicherung it zu was fine for this season. Bis jetzt hat das geklappt. And would it be something strange? Wäre es jetzt seltsam? If God ended a season, wenn Gott diese Periode abschließt, would that be something that God would not do? Würde Gott nicht sowas tun? That maybe I'm living somewhere under certain conditions. Sagen wir, ich lebe wo unter ganz unter gewissen Umständen. And I have a certain peace about it. Und hab darüber auch Frieden. And then the day comes where it's, you know what, I can't stay in this now. Und doch dann kommt einmal der Augenblick, wo ich mir sage, ich kann nicht mehr so weiter das machen. I can't continue with this circumstance. Ich kann unter diesen Umständen nicht mehr weitermachen. The time is up. Die Zeit ist abgelaufen. And I think this is what David is experiencing here. Und ich glaube, David erfährt das. I think this is the Lord. Das mag der Herr sein. In his heart. Im Herzen. And he's assessing the situation. Und er betrachtet die Situation. And says, you know what, if I keep driving this car. Und denkt sich, also wenn ich weiter mit dem Auto fahre. Don't fix these brakes. Diese Bremsen nicht. I mean, I know all about trusting God, but if I don't fix these brakes. Ich weiß, dass man Gott vertraut und wie man ihm vertraut, aber wenn diese Bremsen nicht repariert. I'm going to have a car accident. Werde einen Unfall haben. You know what? I mean, I believe in trusting God. Ich glaube daran, Gott zu vertrauen. But if I don't start eating healthy. Doch wenn ich mich nicht gesund ernähre. I'm going to die early. Dann with cancer or something. Mit Krebs womöglich. Does that sound like unbelief? Klingt das wie Unglauben? If suddenly it comes to my mind. Wenn mir plötzlich einfällt. That I can't continue in this. Dass ich nicht so weitermachen kann. Wow, I never drink water. Ich trinke nie Wasser. If I don't drink water. Wenn ich kein Wasser trinke. I'm going to die one day. Dann sterbe ich eines Tages. Of some kind of toxin or something. Oder irgendeine Vergiftung. Like, do you think it's stretching it? Ist das zu auf, wird das zu sehr gedehnt? To believe that David might be thinking quite with God right here. Es so aufzufassen, dass David sehr wohl mit Gott mitdachte hier. Even though we could see it from the other side. Obwohl wir es auch von der anderen Seite sehen. One day I'm going to perish in this situation. Eines Tages wird mir diese Situation zum Verhängnis. And this is the Lord speaking. Und hier spricht dann der Herr. David, I want you out of this. David, ich möchte, dass du jetzt woanders hingehst. I'm protecting you. Ja, ich beschütze dich. But if you stay in this situation outside of my will. Doch wenn du außerhalb meines Willens weiter da bleibst in der Situation. You will perish. Wirst du umkommen. Now watch what happens. Achtet, was jetzt passiert. So David arose and crossed over and the 600 men who were with him to Achish the son of Machen or Maoch, king of Gath. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn des Maoch. And David lived with Achish at Gath, he and his men. Und David blieb bei Achish in Gath, er selbst und seine Männer. This is in the land of the Philistines. Im Land der Philister. Each with his household. Jeder mit seinem Haus. Even David with his two wives. David und seine beiden Frauen. Verse 4. Now it was told Saul that David had fled to Gath. Und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gath geflohen sei. So he no longer searched for him. Suchte er ihn nicht mehr länger. Then David said to Achish, und David sagte zu Achish, if now I have found favor in your sight, let them give me a place in one of the cities in the country. Wenn ich den Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe man mir einen Platz in einer der Städte auf dem Lande, that I may live there. Ja. For why should your servant live in the royal city with you? Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? So Achish gave him Ziklag. Und Achish gab ihm an diesem Tag Ziklag. Now in Joshua chapter 15 verse 31, in Josua 15, dem 31. Vers, Ziklag belonged to Judah. Gehörte Ziklag zu Judah. So by sight, David was living outside of God's will. Oberflächlich betrachtet lebt David außerhalb Gottes Willen. Did you hear what David did? Habt ihr schon gehört, was David gemacht hat? He lives with the Philistines. Er lebt bei den Philistern. What an evil man. Was für ein Bösewicht. What, oh, I can't believe, I knew he was like that all the time. Ich habe schon gewusst, dass er zu sowas fähig ist. Ever since he killed Goliath, I knew something got strange in him. Seit er Goliath getötet hat, hat er sich verändert. And here it is. See, he was a Philistine the whole time. Er war immer ein Philister schon. He got sentimental with Goliath. Er wurde sentimental mit Goliath. And he turned. Und er drehte sich. And there it is, clear as day. He's a Philistine. Hier dieser Philister da. But was he? War er. Living in the land of the Philistines. Lebt jetzt im Land der Philister. But he lived in Ziklag. Aber er lebte in Ziklag. Which actually belonged to Judah. Das Judah von Anfang an zusteht. So judge nothing before the time. Also richtet nichts vorzeitig. 1 Corinthians 4:5. 1. Korinther 4:5. Judge nothing before the time. Mach dir kein endgültiges Urteil zu früh. People can say this or people can say that. Leute können das sagen, sie können das sagen. But God sees what's in the heart. Doch Gott sieht, was im Herzen ist. And David, who is living with the Philistines, und David, der jetzt unter den Philistern lebt, continues to fight the Lord's battles. Fährt fort, die Schlachten des Herrn zu kämpfen. Even though he is driven away from the people of God, obwohl er von den Leuten Gottes weggetrieben wird, by an evil man, durch einen bösen Mann, who is accusing him of being a conspirator, der ihn als Verschwörer anklagt, when in reality it is King Saul who conspires against God's plan, obwohl er eigentlich es Saul ist, der nämlich sich gegen Gottes Plan direkt, which verschwört, is that David would be king, nämlich dass David König. David is driven away from the people of God. David wird fortgetrieben von den Leuten Gottes. And labeled as evil. Wird als böse bezeichnet. But judge nothing before the time. Aber urteile nichts vorzeitig. Because if you visit David, denn wenn man David besucht, you will find that David is fighting the battles of the Lord. Dann sieht man, dass David die Schlachten des Herrn kämpft. In verse 8. Vers 8. Now David and his men went out and raided the Geshurites. Und David zog mit seinen Männern hinauf und sie fielen ein bei den Geshuritern. And the Girzites. Und den Girzitern. And the Amalekites. Und den Amalekitern. These were the tribes that God told Saul to take out. Jene Stämme, über die ja Gott den Israeliten sagten, sie sollten sie vertreiben. But he did not. Aber er ist nicht da. So here's David, hier ist David fighting the battles of the Lord, der Gottes Schlachten kämpft, while he's accused of being ungodly, und wird aber dabei angeklagt, gottlos zu sein, while he's labeled as evil, und wird als böse bezeichnet, as a conspirator, als Verschwörer, and finally he proves it by leaving and going to the Philistines, und jetzt schließlich ist der Beweis, liegt ja da er zu den Philistern rübergewechselt ist. Time will prove. Die Zeit wird aber, because in 16 months from now, denn 16 Monate später, he will become king of Judah. Wird er zum König gekrönt. And 7 years later, he will be king of all of Israel. Und nach weiteren 7 Jahren ist er dann König über gesamt Israel. Now there's one more principle I'd like to bring out here. Hier ist noch ein Prinzip, was ich noch herbringen möchte. It's the principle of the process of elimination. Das Prinzip des Prozesses der Elimination. Oder des Eliminationsprozesses. Okay, we find it in Acts chapter 16. Das ist in Apostelgeschichte 16. When God closes doors, wenn Gott Türen verschließt, it doesn't mean that God has closed every door. Dann verschließt er nicht jede Tür. If God closes a door, he's opening up something else. Denn wenn Gott eine Tür verschließt, öffnet er was anderes. In Revelation chapter 3, in Offenbarung 3 zum Beispiel, the Lord said, I am holy. Da sagt Gott, ich bin heilig. And I am true. Und ich bin wahrhaftig. These are the words of Jesus. Das sind die Worte von Jesus. In verse 7 of chapter 3. Im siebten Vers des dritten Kapitels. Revelations. In Offenbarung. I am holy. Ich bin heilig. And I am true. Und ich bin wahrhaftig. And I have the key of David. Und ich habe den Schlüssel Davids. And I open doors that no man shuts. Ich öffne Türen, die niemand verschließt. And I shut doors that no man opens. Und verschließe Türen, die kein Mensch öffnet. And I think that David here was sensing the door was shut. Und David spürte, dass da eine verschlossene Tür war. The door was shutting. Die Tür war verschlossen. On his time in the land of Judah. Sie schloss sich in zu diesem Zeitpunkt im Lande Juda. And he sensed it in his spirit. Und er spürte es im Geist. And he knew if I stay in this situation. Und er wusste, wenn ich in dieser Situation weiter bleibe. I will perish. Komm ich um. But the reality was that God was closing the door and drawing him out. Doch Gott verschloss die Tür, um ihn wegzubewegen. And in Acts chapter 16. Und in Apostelgeschichte 16. We see this law. Or we see this process of elimination. Da können wir diesen Eliminationsprozess beobachten. In regards to doing God's will. Bezüglich des Willen Gottes. Now this is the second missionary trip of the Apostle Paul. Das ist die zweite Missionsreise des Paulus. And he's going from Antioch. Er startet von Antioch. Back up toward Asia. Zurück nach Asien. He's on the east side of the Mediterranean in Antioch. Er ist in Antioch am östlichen Ausläufer des Mittelmeers. He's going to go up along the coast to the north, to the top of the Mediterranean. Geht herum ums Eck herum und dann in das nördlich hinauf. He's going to go through Tarsus. Er wird durch Tarsus durchgehen. Begin to move west. Wird sich weiter westlich bewegen. To another Antioch. Zu einem anderen Antioch. There's two Antiochs. Es gibt nämlich deren zwei. This one guy was conquering and naming everything after himself. Antioch, Antioch, everything was Antioch. Wahrscheinlich jede Stadt, die erobert hat, nach ihm benannt. So there's Antioch in Syria and Antioch in Pisidia. Da ist ein syrisches Antioch und eines in Pisidien. So he was moving west. Er bewegte sich westlich. And we pick it up in verse 6 of Acts chapter 16. Und in 6, Apostelgeschichte 16, können wir dann das sehen. Having passed through Phrygia, or how do you say that? Phrygien. Phrygien. Sie durchzogen aber Phrygien. And Galatian region. Und die galatische Landschaft. Having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden war, das Wort in Asien zu reden. And when they had come to Mysia. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen. They were trying to go into Bithynia. Versuchten sie nach Bithynien zu reden. And the Spirit of Jesus did not permit them. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. So they came through Tarsus. Sie sind durch Tarsus zuerst einmal. Up toward Pisidia, Antioch. Dann weiter nach Pisidien. Then the Spirit forbid them to go west. Und dann hat ihnen der Geist hat verboten westlich zu gehen. Into Asia. So they went. Asien. What do? You come from the east. Du kommst vom Osten. The south is just mountains and water. Im Süden sind nur Gebirge und halt das Meer. You're forbidden to go west. Nach Westen wirst du behindert. Where do you go? Was machst du jetzt? They go north. Jetzt gehen sie nach Norden. And as they go north through Phrygian and Galatian region. Und am Weg nach Norden durch die phrygische und galatische. They think, ah, Bithynia. Dann kommt Bithynien. And as they move toward Bithynia, the Spirit says no. Und dann, als sie dann sich auf Bithynien aufmachten, sagte der Geist aber nein. Okay, there's nothing to the east. Da gibt's nichts im Osten. We came from the south. Du kamst vom Süden. Let's go west. Gehen wir nach Westen. So they start moving west and they come to Mysia. Und im Westen kommen sie dann nach Mysia. Ah, Mysia. Mysia. And the Holy Spirit says, no. Und der Heilige Geist sagt, nein. So they go around it. Also gehen sie darum herum. Is it possible that the Holy Spirit works like this? Ist es möglich, dass der Heilige Geist so arbeitet? He's not telling them where to go. Er sagt ihnen nicht genau wohin. He's just telling them where not to go. Sondern er sagt ihnen eher, wo sie nicht hingehen sollen. David, I'm not telling you where to go. David, ich sagte nicht, wo du hingehst. I'm just telling you, if you stay in Judah, you will die. Ich sagte nur, wenn du in Juda bleibst, kommst du um. Aha. So, what are my options? Was sind meine Möglichkeiten? Think about it. Denk darüber nach. Judah or the land of the Philistines? Juda oder das Land der Philister? Make your decision, David. Entscheide dich, David. Well, I have one of two, and if you forbid me to stay in Judah, so I go to the Philistines? Also, zwei Möglichkeiten nach Juda hast du mir verboten eigentlich, oder hast den Riegel geschlossen für Juda? And sometimes God, He takes away all of our options. Manchmal nimmt Gott alle die anderen Optionen weg. So we actually do something we never imagined that we would do. Und dann tun wir was, was wir uns nie erträumt oder vorgestellt hätten. If someone had told David that someday you're going to live in the land of the Philistines. Wenn jemand David vorausgesagt hätte, dass er mal eines Tages im Lande der Philister leben wird, he would never have believed them. Hätte das nicht geglaubt. But he did. Doch dann tat er es. In Ziklag. In Ziklag. And in Ziklag he fought the battles of the Lord. Und von Ziklag aus, da kämpfte er die Schlachten des Herrn. And in Ziklag God prepared him to be king. Und in Ziklag bereitete ihn Gott vor, König zu werden. Because in one sense, weil in einerseits, nobody could blame him, konnte ihm niemand vorwerfen, for Saul's defeat. Oder verantwortlich machen Sauls Niederlage. Nobody could say, well, you know, if Saul wasn't occupied with you, he wouldn't have died against the Philistines. Niemand wird hinterher sagen können, wenn Saul nicht mit dir so beschäftigt gewesen wäre, wäre nie umgekommen. Hey, you know what? You can't blame me because I wasn't even living there. Nein, ich kann nicht verantwortlich gemacht werden, weil ich habe ja da gar nicht gewohnt zu der I was living with the Philistines. Ich habe unter den Philistern gewohnt. So whatever happened to Saul is Saul's problem. So was immer mit Saul passiert und ihm widerfährt, ist einzig und allein sein Verschulden. And it was God. Und Gott tat das. And maybe that's why God took David out of Judah. Deswegen nahm Gott David aus Juda heraus. So he would be blameless. Dass er untadelig dort bleiben kann. When the Philistines defeated Saul. Und als die Philister dann Saulus bekämpften oder umbrachten. So he, again, here's Paul the Apostle. Und hier ist Paulus der Apostel. He wants to follow God's will. Er will Gottes Willen nachfolgen. He wants to preach the gospel somewhere. Er will das Evangelium verkünden. He moves to Antioch. Geht nach Antioch. Preaches there, thinks Asia. Denkt an Asien. God says no. Gott sagt nein. Okay. Gut. Let's go north. Gehen wir nach Norden. Phrygian and Galatian region. Phrygien und Galatien. And then Bithynia. Und dann Bithynia. No. Nein. Okay. Mm-hmm. Okay, Mysia. Mysia. Yeah, west. West. No. Nein. Okay, we'll go around it. Okay. And they come to Troas. Und dann kommen wir nach Troas. And God gives him a vision there. Gott gibt ihm dort eine Vision. And he sees, he has a vision of a Macedonian man. Und hat eine Vision von dem Mazedonier. And that vision, und diese Vision changed all of Europe. Hat ganz Europa nachhaltig verändert. Because the Apostle Paul brought the gospel to Europe. Weil der Apostel Paulus ist ja derjenige, der das Evangelium nach Europa bringt. And that was God's plan. Und das war Gottes Plan. And he got to Troas. Und in Troas gelangte er an. Through the process of elimination. Nach einem Eliminationsvorgang. Okay. No peace to go west. Keinen Frieden im Westen. Just came from the east. Komme gerade vom Osten. Ocean to the south. Im Süden das Meer. Go north. Gehen wir nach Norden. God says, don't go north. Gott sagt dann aber, geh nicht nothing weiter to the nach east. Norden. Im Osten ist wieder nichts. Let's go west. Gehen wir jetzt nach Westen. And he was persistent. Und er war ausdauernd. And just because God says no, und nur weil Gott jetzt nein sagt, don't do that, tu das nicht. Don't, whatever. I hate to say, don't marry that person, because we always use that example. Ich möchte jetzt das Beispiel zu nehmen. Heirate jetzt nicht diese Person. Don't marry that person. Heirate diese Person. Right. Oh, you don't want me to get married. No. Nein, nein. No, just not to that person. Nicht, nein. God's no's don't are not absolute no's. Das Nein von Gott ist nicht immer ein absolutes Nein. You know, I want to go to the mission field, and God says no. Ich will auf das Missionsfeld gehen, und Gott sagt nein. All right, then I'm never going to share Jesus again. Gut, dann werde ich nie mehr über Jesus was erzählen können. No, his no's just keep knocking on other doors. Nein, sein Nein bedeutet, klopft jetzt auf andere Türen. Right, Matthew 7:7. Matthäus 7:7. Ask and you it shall be given. Bitte und es wird dir gegeben. Seek and you shall find. Suche und du wirst finden. Knock and it will be opened. Klopfe und es wird geöffnet. But not necessarily this door. Aber nicht durch diese Tür unbedingt. Nobody's home. Go another door. Keiner ist da zu Hause. Na, dann geh doch Come zu einer on, Lord, Tür. Open up. Komm her, öffne. No. Nein. Go to another door. Geh zu einer anderen Tür. How about this one? Und wie wär's hier? And you just keep moving. Und du gehst weiter. Until he opens the door. Und so lange, du versuchst es so lange, bis er eine Türe öffnet. But I think many people get discouraged. Doch viele Leute werden entmutigt. By God's no's. Durch das Nein von Gott. Right? When God's, when this Holy Spirit says no, wenn der Heilige Geist Nein sagt, he says no. Sagt er Nein. And he removes the peace from my heart. Und dann nimmt er mir aber den Frieden vom Herzen. And it's as clear as the hand in front of my face. Und es ist so klar wie die Hand vor meinem Gesicht. No. Nein. And we need to obey the voice of the Lord. Und wir müssen der Stimme des Herrn gehorchen. But when he says no, it just means he has something else. Aber wenn er Nein sagt, bedeutet das eigentlich, dass er was anderes hat. Or it means not yet. Oder es bedeutet noch nicht. But not to be discouraged. Aber man, auf keinen Fall soll man entmutigt werden. And I can just imagine David, you know, when he crossed over into the land of the Philistines. Ich kann mir nur vorstellen, als David dann die Grenze zu den Philistern überschritt. I never thought this day would come. Ich dachte, ich habe mir das nie erzählt. That I would have to go to King Achish of Gath. Dass ich zum König Achish nach Gath jetzt hin. And ask for protection. Und um Schutz bitten muss. But he went. Doch ging er. But then he had an idea. Aber dann hat er eine Idee. King Achish, you are so amazing. I can't live in the same city with such royalty. König Achish, ich kann nicht mit so viel Prunk in einer Stadt zusammen existieren. Can't you give us some kind of a little dorf outside in the countryside? Kannst du uns ein kleines Dorf geben irgendwo im Land draußen? Okay. Ja. You can have Ziklag. Nehmt euch Ziklag. And from Ziklag, und von Ziklag, for 16 months, 16 Monate it became the headquarters for the kingdom of God. Wurde es zum Hauptquartier und zur Basis vom Königreich Gottes. So judge nothing before the time. Also beurteile oder verurteile nicht etwas zu früh. There are moments. Da sind Momente, when God closes every door, da gibt's Momente, wenn Gott alle Türen schließt, and is driving you, und dich führt, ever so steadily, so sanft, to do something that you would never imagine doing. So ruhig, dass du etwas tust, was du dir nie erträumt hättest oder vorgestellt hättest. In the Lord, in the Lord, mit Gott. Amen. Ja. Let's pray. Beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Your ways are not our ways. Deine Wege sind nicht unsere. And your thoughts are not our thoughts. Deine Gedanken nicht unsere Gedanken. And Lord, we thank you that. Herr, wir danken dir. You look at the heart. Dass du aufs Herz schaust. And you have a will for us. Und du hast einen Willen für uns. A good, acceptable and perfect will. Einen guten, einen akzeptablen, ja, einen perfekten Willen. And Father, we want to hear your voice. Vater, wir wollen deine Stimme hören. The peace of the Holy Spirit. Den Frieden des Heiligen Geistes. We want to hear when you say no. Wir wollen hören, wenn du Nein sagst. Don't do that. Tu das nicht. Though it may be something noble. Auch selbst wenn es etwas Nobles ist. I want to be a missionary in India. Zum Beispiel jetzt ein Missionar sein zu wollen in Indien. No. Nein. I want to marry that wonderful person. Ich will diese wunderbare Person heiraten. No. Nein. No. I want to go to Bible college now. Ich will jetzt in die Bibelschule gehen. No. Nein. And that we would listen to your voice. Und dass wir deine Stimme vernehmen mögen. And hear the voice of the Spirit. Die Stimme des Geistes. And be obedient to it. Und dem gehorsam zu sein. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.